Asthma. Fragen, die der Asthmatiker sich stellen sollte. In welchen Bereichen will ich nehmen, ohne zu geben? Kann ich mir bewusst meine Aggressionen eingestehen? Und welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, sie zu äußern? Wie gehe ich mit dem Konflikt Dominanz-Kleinheit um? Welche Lebensbereiche werte und wehre ich ab? Kann ich etwas von der Angst spüren, die sich hinter meinem Bewertungssystem verschanzt hat? Welche Lebensbereiche versuche ich zu meiden? Welche halte ich für schmutzig, niedrig, unedel? Nicht vergessen, wann immer die Enge spürbar wird, es ist Angst. Das einzige Mittel gegen Angst ist Ausdehnung. Ausdehnung geschieht durch Hereinlassen des Gemiedenen.